Moin moin und was geht? Wir vom Campus Radio Indie Welle konnten im Rahmen des zweiten Teiles der Tour zum Album Shibuya Crossing von Yuzu Yu den Rapper Curly interviewen und kennenlernen. Doch bevor es losgeht, noch ein Shoutout an Jan Passutti von Sure Shot Promotions, der uns dieses Interview überhaupt ermöglicht hat. Moin moin Curly, wie ist es dir bisher in Kiel ergangen? Und was verbindest du mit Kiel? Alles gut, ja, voll nice hier in Kiel. Wir waren schon ein bisschen am Meer, ein bisschen kalt, aber so ist halt im Norden, habe ich mir sagen lassen. Aber ich glaube, heute Abend bei der Show wird es auf jeden Fall lit. Von dem her alles entspannt. Derzeitig bist du ja auf Tour mit Yuzu Yu. Wie verlief die Tour bisher? Boah, bisher war die Tour eigentlich so, wie man sich eine Tour wünschen kann im Idealfall. Mega viele Städte waren ausverkauft, die Crowd war immer mega nice, voll aufgeschlossen, hatte Bock auf Turn-Up auf jeden Fall. Und unsere Tour-Crew sind auch alles Homies irgendwie. Dennis aus Europa, Yuzu kenne ich auch schon 15 Jahre und Donny Digital, mein Bro, seit Ewigkeiten schon, mit dem wohne ich auch zusammen, von dem her alles super nice. Was ich noch auf jeden Fall mit Kiel verbinde, ganz wichtig, die Kieler Kneipenterroristen, auf jeden Fall Legende, Bernd Knauer, Shoutout for life auf jeden Fall, weil die Spinne, die schnell, und wenn sie Hunger hat, dann ist sie noch schneller. Kneipenterroristen auf jeden Fall legendär. Wenn ihr das nicht kennt und aus Kiel kommt, dann solltet ihr es euch jetzt sofort auf YouTube anschauen. Welche Stadt hat dich bisher am meisten überzeugt? Also auf dem Tourteil, Potsdam war krass, auf dem Tourteil im Waschhaus. Und wo waren wir gestern, Jose? Bremen. Bremen. Bremen war auch richtig, richtiger Turn-Up im Lagerhaus. Und im ersten Tourteil war auf jeden Fall Berlin das krasseste mit irgendwie 550 Leuten im Binu. Das war auf jeden Fall sehr nice. Wie war die Resonanz auf die letzte Single El Bandi? Also El Bandi auf jeden Fall, das Video hat mega Bock gemacht zu drehen. Wir haben das in Nevada in der Wüste gedreht, als wir das Late-Night-Video gedreht haben, sozusagen an einem Off-Day. Und ja, checkt es auf jeden Fall aus. Ich bin voll happy mit dem Track, ich finde, der hat einen geilen Vibe. Er ist vielleicht ein bisschen untergegangen, weil es kommen einfach auch jeden Freitag so viele Tracks raus. Deshalb checkt ihn jetzt nochmal aus, egal an welchem Tag ihr das hört. Und Shoutout an Timo Milbritt auf jeden Fall. Du bist ja auch auf der neuen EP von Yuzu Yu als Feature vertreten. Wie verlief die Zusammenarbeit mit Yuzu Yu? Oh, wie war die? Das kann ja die Wahl nicht sagen. Das war auf jeden Fall chillig. Ich meine, ey, wir haben noch nie vorher einen Track zusammen gemacht, ne? Nee. Wir waren einfach noch nie zusammen vorher auf einem Track. Deshalb wurde es auf jeden Fall mal Zeit, da was rauszuballern. Und ja, ey, es war im Endeffekt, wir waren im Studio, haben die Hook aufgenommen, dann haben wir die Parts geschrieben, haben die aufgenommen. Es war eigentlich relativ entspannt, richtig Hip-Hop. Und der Track geht auf jeden Fall live immer mega ab, so ist auf jeden Fall immer sehr feierbar, da nochmal auf die Bühne zu gehen, zu Yuzu und den dann zu spielen, weil die Leute machen da richtig Moshpit und drehen richtig durch, so, das macht auf jeden Fall ultra Bock. Im vergangenen Jahr bezeichnete sich Yuzu Yu in einem Interview als Indie-Rapper. Wie würdest du dich einordnen? Major Rapper. keine Ahnung. Ich meine, was heißt, ich meine, Yuzu macht halt auch alles Indie, ne? Macht ja auch, ist ja auch sein eigenes Label und macht das alles selber so. Ich bin zwar auch nicht bei einem Major Label so und mache auch sehr viel selber, aber ich weiß nicht, wie ich mich bezeichnen würde als Freshen Rapper. Nee, ich weiß nicht. Indie-Rapper würde bei mir vielleicht zu falschen Wahrnehmungen führen, wenn ich mich Indie-Rapper nennen würde, obwohl es für mich auch okay wäre, aber ich glaube... Wobei, du kannst so gut rappen wie ein Indie-Rapper, ja, wenn du nicht so melodisch machst. Ja, ich meine, ich weiß, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Begriff, der halt irgendwie so... Ich weiß gar nicht, wo kommt der her, ja, wenn man halt irgendwie nicht bei einem Major-Label ist, noch aus diesen Konstrukten so, aber ich bin ja auch nicht bei einem Major-Label, also officially bin ich auch ein Indie-Rapper, aber... Ich würde mich jetzt nicht so nennen, heute ist es irgendwie auch... Schon auch eine Stilsache, ne? Ich glaube, bei Indie-Rap denken die Leute schon auch eher an so Boom-Bops. Ja, stimmt schon. Du bist wärmere und du bist ja schon sehr modern. Ich bin Autotune-Indie-Rapper. Gemäß unseren Recherchen arbeitest du auch als Songwriter. Welche Stile deckst du ab? Boah, da gibt's eigentlich gar keine so Grenzen, mehr oder weniger. Man geht einfach ins Studio, irgendwie so, boah, Artist XY ist im Studio und hast du Bock vorbeizukommen, dann fahr ich da hin. Und man macht irgendwie einen nice Song zusammen, ob das jetzt straight Popmusik ist oder urbanere Sachen oder auch elektronische Sachen, so House-Songs, wo man eine Topline drauf schreibt. Da gibt's, ich finde es gerade das cool, dass es da nicht so die Begrenzung gibt, dass man sagt, man schreibt jetzt nur weiblichen Gesangs, deutschen Pop so, sondern man kann einfach mehr oder weniger so seine komplette Kreativität ausleben in allen möglichen Genres und auch Melodien zum Beispiel an den Start bringen, die jetzt zum Beispiel bei meinen eigenen Sachen nicht passen würde, aber die ich trotzdem voll nice finde so. Also kann man das, glaube ich, nicht so direkt festmachen, aber schon vorwiegend deutsche Sachen. Gerade im Hip-Hop Ghostwriting ja einen sehr schlechten Ruf. Man muss einfach nur einen Blick auf die unzähligen Vorwürfe bei Rappern wie Bushido werfen. Wie stehst du zu diesem Thema? Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, was man halt genau darunter versteht, ne? Also man kann ja auch einfach eine Session zusammen haben und zusammen irgendwie geile Melodien flashen und ein geiles Thema und eine geile Hook zusammenschreiben. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass ich dann jede Zeile geschrieben habe oder so, verstehst? Also es gibt ja auch Leute, die, was heißt es gibt Leute, die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind mega talentiert und die könnten das auch alleine meistens, aber es geht auch darum, halt einfach zusammen dann auf Ideen zu kommen, auf die man alleine nicht kommen würde, so. Wenn man alleine im Studio sitzt die ganze Zeit, dann kriegt man irgendwann auch so ein Brett vorm Kopf, weil man so sich in der Sackgasse verfährt und dann muss noch einer mal in den Raum kommen und sagen, ja, probier doch mal so. Und das ist auch sowas, was manchmal, glaube ich, auch falsch verstanden wird. Und dieses Wort Ghostwriting ist halt so negativ behaftet dadurch. Und gerade im Thema Hip-Hop, denke ich, kommt es auch daher, weil ich glaube, in wenigen anderen Genres sind die Songs so persönlich mit dem Artist verbunden. Und dann erwartet man natürlich umso mehr, dass die Zeilen von demjenigen sein sollten, wenn der halt jetzt darüber erzählt, wie schlecht es ihm ergangen ist irgendwo. Aber ich glaube, in den meisten Fällen, also es natürlich mag es Ausnahmen geben, wo der Künstler gar nichts macht, aber in den meisten Fällen, wenn man zusammen einen Song schreibt, heißt es noch lange nicht, dass alle Zeilen von dem Ghostwriter sind oder dass der andere, dass der Artist gar keinen Input mehr gegeben hat. So. Also, um hier mal eine Aufklärungsarbeit zu leisten. In einer deiner letzten Instagram-Stories teiltest du ein Bild mit alten Videospielkonsolen. Daher die Frage. Was ist dein Lieblingsgame? Ja, safe GTA. Also GTA gibt eigentlich, jedes GTA war bisher eigentlich mein Lieblingsspiel, bis das nächste dann wieder rauskam. Und wir warten auch alle schon sehnsüchtig auf GTA 6. Und ich glaube, das soll 2020 rauskommen. Und das ist halt so unschlagbar irgendwie, da, dass man da diese Riesenwelt hatte und einfach alles machen konnte. Das war einfach so, wow, okay. Und man hat dann einfach so, teilweise habe ich dann dort so Fernsehen geschaut, so in GTA auf meinem Fernseher, halt so super metamäßig. Und wir haben ja auch das Video zu Venice Beach, hat Timo Milbrit ja auch in GTA gedreht, so war auch nochmal irgendwie wichtig für mich, diesem Spiel irgendwie so eine kleine Hommage zu widmen. Und die Tour heißt ja jetzt auch Venice Beach Tour. Und jetzt gerade zocke ich aber Spider-Man, was auch ziemlich nice ist in 4K. Aber es kommt nicht an GTA ran, auf jeden Fall. Auf Twitter teiltest du mit, dass du nun einen Discord-Server hast. Wie kam es dazu und wofür nützt du den? Oha, hier kennt jemand ja aus. Und zwar, ich habe so eine Munchies-Gang am Start. Das ist eine WhatsApp-Gruppe, wo hier auch am Merchstand so eine Liste ausliegt, wo man seine Nummer eintragen kann. So. Da gibt es immer mal wieder Exclusive-Sachen. Die Videos kommen dann einen Tag früher rein. Ja, das ist halt einfach so eine geile Gang, wo man sich irgendwie auch austauschen kann über gleiche Interessen, aber halt auch so sich connecten kann bei Konzerten. Ich verlose auch Gästelistenplätze drin. Und einer aus der Munchies Gang hat jetzt einen eigenen Munchies Gang Discord Server gemacht. Und ja, ich kannte das vorher nicht. Jan Kira hat mir dann gesagt, er hat auch so einen. Und ich habe das mal ausgecheckt und es ist halt obergeil halt irgendwie. Das ist echt dann mega nice. So verschiedene Kanäle und Curly Memes und irgendwelche Voice Chats und es ist so over nice. Also, es ist auch ein bisschen wild so. Ich bin da noch nicht ganz drin, aber ich props auf jeden Fall an den Dude aus der Munchies Gang, der das gemacht hat. Simon, Shoutout. Es ist offensichtlich, dass du eine Vorliebe für die Staaten hast. Also, East oder West Coast? Also das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, die kann man jetzt auch nicht mit Ja oder Nein oder mit East oder West beantworten. Wo ich 18 bin, bin ich nach New York geflogen alleine und habe eine Woche in New York gechillt und das war einfach so krass. Hip-Hop-Gottesdienst, egal wo du da hingegangen bist, alles hat dich so erinnert an an Hip-Hop einfach so, an das, was man so aus dem Fernsehen oder eben aus Videos und aus der Juice etc. gekannt hat. Und deshalb habe ich zu New York da schon eine spezielle Bindung. Da haben wir auch schon Video gedreht, das will ich nicht Video. Und ich habe mich da mit NRK auch 5 Tage eingeschlossen im Airbnb und wir haben Mucke produziert, weil ich einfach diesen Flavor irgendwie aufsaugen wollte und NRK, weil das war so, ich bin mit 18 halt alleine hin und mich hat das so geflasht, dass ich halt wusste, wenn ich mit NRK da hingehe und der war vorher noch nie in den USA, dann wird das, oder ich habe gehofft, das hat auch einen Impact auf den, weil das einfach so, wie gesagt, halt alles sieht halt einfach nach Hip-Hop aus, weil man so damit sozialisiert wurde. Und deshalb habe ich da auf jeden Fall eine krasse Bindung zu und L.A. ist halt einfach so dieses Good-Life-Ding. Mega geiles Weed, überall die besten Coffee-Shops irgendwie, super gutes Essen, geiles Wetter, Strand, nice Leute, überall geile Läden und so. Ich meine, das gibt es in New York auch, aber New York ist halt so ein bisschen grimy und kalt und grau und so. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, immer zwischen den beiden Städten zu pendeln. Das wäre eigentlich perfekt. Nach deinem letzten Album, Munchies, hast du ja sehr viele Singles gedroppt. Steht etwas Größeres in Planung? Also ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin Singles rausbringen, aber jetzt Anfang April wird, wenn alles funktioniert, wovon ich natürlich ausgehe, eine EP kommen, die Venice Beach EP, vor der Venice Beach Tour im Mai und dazu wird es dann auch wieder noch ein paar Singles und Videos geben, so. Wenn ich jetzt von Tour heimkomme, morgen werde ich in der Woche die nächste Single fertig machen, die wird dann voraussichtlich Ende März rauskommen und dann werde ich einfach kontinuierlich Tracks rausballern, so, und irgendwann dieses Jahr wird es bestimmt auch sowas wie ein Album oder sowas in die Richtung geben oder noch eine EP, aber ich will mich da jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die weiteren Pläne sind halt auf jeden Fall die erste Solo-Tour im Mai, wie gesagt Venice Beach Tour, 4 Städte, Stuttgart, Köln, Hamburg, Berlin, 2., 3., 4., 5. Mai, also alle Homies hier in Kiel, kommt nach Hamburg, wird auf jeden Fall lit, es werden geile Special Guests am Start sein und ich werde mir ein paar nice Venice Beach Gimmicks ausdenken auf jeden Fall und es wird ein paar geile Snacks geben auch auf jeden Fall. Ja, hier mein DJ Donny Digital kommt gerade rein, der wird bei der Venice Beach Tour auf jeden Fall auch dabei sein. Apropos Tour, was kann man von dieser erwarten? Ja, also es wird auf jeden Fall eine Curly-Show werden, die erste Solo-Curly-Show, also beziehungsweise die erste Solo-Curly-Tour. Und ich habe mir da auf jeden Fall schon einige nice Sachen überlegt und in jeder Stadt verschiedene Special Guests am Start, das kann ich schon verraten. Also alle sind nice davon. Ja, wie gesagt, es wird eine PlayStation am Merch-Stand geben mit GTA, ziemlich sicher. Und ja, Snacks wird es auch geben und der Rest ist eine Überraschung, aber ihr müsst auf jeden Fall vorbeikommen, weil ich habe mega Bock und es wird auf jeden Fall ein richtiger Abriss werden. Venice Beach Tour wird geil. Hast du noch abschließende Worte für unsere Hörer und Hörerinnen? Also yeah, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeikommt auf der Venice Beach Tour in Hamburg am 4.5. und checkt mal Spotify und YouTube aus. Ich habe schon einige crazy Videos da reingeballert so und es wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten immer wieder Tracks geben, wird rausgeballert. Kommt in die Munchies Gang, gönnt euch ein paar Snacks, wird nice auf jeden Fall. Danke, dass ihr hier am Start wart. Bleibt noch bis zur Show, machen wir ein bisschen Turn-Up hier in Kiel. Shoutout, Curly, ich bin raus.